heute nicht vergaß. Nicht vergaß. Nicht vergaß. Nicht vergaß. Wird es hier mehr als Geldgier geben? Dunkle Geschäfte, damit machst du dein Geld. Leute wie wir passen nicht mehr in deine Welt. Auch deine Freundin fragte: Die Skins oder ich? Du hast dich entschieden. Du lässt uns im Stich. Im Stich. Im Stich. Im Stich. Was ist dein neues Leben? Wird es dir mehr als Geld dir geben? Oh, ich kann es nicht, nicht mehr sehen, wie deine Freunde auseinandergehen. Die Ziele, die wir einst verehrt, ist euch das alles nichts mehr wert? Nichts mehr wert, nichts mehr wert, nichts mehr wert. Was ist dein neues Leben? Wird es dir mehr als Geld dir geben? Geben? Geben? Geben, geben, geben.